es vollbracht. Sag mal, du hast es vollbracht für mich, Herr. Ja, hat es vollbracht für dich. Und weißt du, wann er es vollbracht hat? Nicht erst gerade eben oder vielleicht vollbringt es erst morgen oder übermorgen, sondern er hat es vollbracht vor 2000 Jahren am Kreuz. Da hat er den Sieg für dich errungen, über alle Mächte der Finsternis, über jede Not, über alle Sorgen, über alle Probleme, über jede Krankheit. Und was machst du? Du ergreifst die Wahrheit. Du ergreifst die Schönheit des Kreuzes, die Schönheit des vollbrachten Erlösungswerkes. Du ergreifst die Liebe, die alles für dich vollbracht hast. Du ergreifst deinen Herrn Jesus Christus. Er hat alles vollbracht für dich. Er hat alles vollbracht. Er hat nichts ausgelassen. Er hat niemand vergessen. Er hat alles vollbracht für dich. Seine Liebe ist da. Seine Liebe ist da. Und sie hat nicht aufgehört. Sie hat nicht geendet vor 2000 Jahren, sondern seine Liebe ist da für dich. Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt. Und du kannst zu ihm kommen. Alle Zeit, alle Tage, immer dein ganzes Leben lang. Immer darfst du bei ihm sein. Immer umfängt er dich mit seinen Armen. Immer, für immer, für immer, für immer. Für immer ist der Feind besiegt. Für immer ist der Feind unter deinen Füßen. Er hat ihn im Triumphzug gezogen. Weißt du, wir haben allen Grund zur Freude. Jesus lebt. Jesus lebt. Und wenn du Ja gesagt hast zu ihm, dann lebt er hier. In dir lebt er durch den Heiligen Geist. Du bist nie mehr alleine. Er ist immer bei dir. Du hast jederzeit alles, was du brauchst, in dir. Und aus dieser Quelle, aus diesem Herrn in dir schöpfst du jeden Tag, jeden Tag. Du bist nicht alleine, niemals alleine, weil dein Gott und dein Herr mit dir ist und für dich ist, bis in alle Ewigkeit. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Oh ja, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. So mächtig, seine Gegenwart ist da. Und wenn du einen Impuls hast, einen Eindruck, dann komm einfach her, gib's weiter. Also ich hatte erst einen Eindruck für uns alle und dann für jemanden speziell. Und zwar sah ich, wie Jesus in den Raum reinkam und wie Jesus vor jedem stand. Und dieser einzigartige Blick, dieser Augenkontakt mit Jesus, der hat einen so voll verändert. Und ich sah, wie er uns, jeden von euch und mich, an die Hand nahm und wirklich in die Königsgemächer führte, wie es in Hohelied 1, glaube ich, heißt. Er zeigt uns seine Königskammern. Und er möchte mit uns in die Geborgenheit noch mit ihm tiefer hineingehen, damit wir seine Liebe noch erfahren, noch mehr. Und als du das mit dem Schaumbad hattest, hatte ich das gesehen, wie das früher bei Kleopatra, glaube ich, war. Durften wir so hineintauchen, ein jeder, wie er das braucht. Und das waren so Liebesherze, die Gott drauf fallen lassen hat. Und er hat gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Und dann sah ich speziell für dich, Sabrina, ich sah, wie Gott dir einen neuen Schlüssel gegeben hat für eine spezielle Zeit mit ihm. Und er möchte dich neu herausführen. Also er möchte dir neue Länder auch geben und Nationen, in denen du mit hineingehen sollst und mitwirken sollst von hier aus. Und eben Diese Schlüssel, den hast du dann umgedreht und es ging was Neues auf. Und indem du gegangen bist, wird Gott dich nochmal ganz neu gebrauchen, wie noch nie. Du wirst eine neue Zuteilung erfahren, eine neue Position mit wir anderen auch alle, weil wir gehen auch alle voran und Gott positioniert uns in seinen Königsgemächer. Aber dich hatte ich speziell und ich würde, wenn ich darf, für dich kurz beten. Papa, und ich danke dir für die Sabrina und ich danke dir, dass du das Feuer wirklich der Erweckung ganz neu in ihr Herz nochmal hineinpflanzt. Papa, und ihr diesen Schlüssel nochmal ganz neu gibst, den Mantel nochmal ganz neu gibst, dass sie in diese Länder hineingehen kann und dass da, wo sie hintritt, ist eingenommenes Land. Ich sah unter deinen Füßen so Feuerflammen. Und da, wo du hintrittst, ist eingenommenes Land, was du sprichst, das passiert und da wird Gott dich noch mehr gebrauchen und du wirst Nationen umwandeln und wirst Menschen zu ihm führen, wie es noch nie da gewesen ist. Ja. Ich sehe seit ein paar Tagen schon ganz hoch oben so ein total glänzendes Leintuch und ich wusste, das ist für mich, ich soll die Gerechtigkeit Gottes wirklich ergreifen, so wie wir es eben gehört haben, weil man fühlt sich oft so unwürdig. Und um in diese Königskammer hineinzukommen, um diese Liebe von Jesus überhaupt annehmen und genießen zu können, ich glaube, da ist es gut, wenn wir ganz bewusst, gerade wenn wir uns unwürdig fühlen, dieses Leintuch nehmen, dieses Kleid der Gerechtigkeit, das glänzt, das ist ein göttliches Gewand, das ist feinstes Linnen, das ist das, was Jesus für uns am Kreuz freigesetzt hat, seine Gerechtigkeit. Und wie die Astrid eben gesagt hat, ja, das müssen wir ergreifen und wir können das ergreifen und um uns legen und Gott möchte uns auch wirklich in den Emotionen da heilen und dass wir das auch spüren, wir sind gerecht, nur durch ihn, aber wir sind gerecht und wenn wir uns dann wohlfühlen bei ihm und dann gehen wir gerne mit ihm in die Königskammer, dann können wir auch viel besser seine Liebe empfangen, wie mit den Liebesherzen und ich habe auch so einen Juwelenhaufen richtig gesehen, hier in der Mitte, den Jesus auch hier rein gegossen hat und der hat unterschiedliches Licht reflektiert, rot und grün und Jesus sagt auch, ich habe für jeden von eure Emotionen, also so wie ihr eure, wie ihr mich spüren müsst oder braucht oder ein Bedürfnis habt, geliebt zu werden durch den Heiligen Geist, habe ich für jeden speziell für euch die richtige Schattierung, die richtige Dosis, die richtige Ebene. Und ihr könnt es einfach empfangen und euch öffnen und diese Liebe nehmen und euch bestrahlen lassen in Jesu Namen. So gut, dass unser Herr uns würdig gemacht hat, ne? Wie der Christoph sagt, und dass wir seine Liebe empfangen dürfen und mit aufgedecktem Angesicht vor ihm stehen dürfen. Ja, noch jemand ein Wort oder ein Eindruck? Gibt's noch mehr vom Himmel heute Abend? Ich hatte jemanden, der Schmerzen am linken Fuß hat. Ist da jemand hier heute Abend, der Schmerzen am linken Fuß hat? Okay, komm her. Es gilt aus, zählt ja zum Fuß. Ich sprach ja nicht vom schwäbischen Fuß, sondern vom Fuß. Ja, Herr, ich danke dir. Dank dir, dass jeder Schmerz jetzt verschwindet in Jesu Namen. Jeder Schmerz weicht in Jesu mächtigen Namen. Ich spreche göttliche Ordnung hinein in diesen Zehen in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Frei und los, frei und los, völlig geheilt. In Jesu Name. Busch. Machen wir so. Und wie ist's? Stefan? Ist gut. Ist gut, oder? Ja, das war ernst, das war kein Spaß. Weil die Salbung kommt ja auch kommt aus unserem Körper einfach. Hände, Beine, ja, kommt raus, ja. Sonst noch jemand? Okay. Na, würde ich sagen, dann beginnen wir einfach mit dem Wort. Ja, taucht ein heute ins Wort, was heute Abend gibt. Dieses Liebesbad. Das Wort ist ein Liebesbad und gleichzeitig auch ein Reinigungsbad, wo wir wieder ausgerichtet werden, wo wir klar sehen. Genau. Und die Irme beginnt. Schon voll gefüllt. Halleluja. Die Liebe. Oh Gott. Also Jesus liebt uns wirklich so sehr. Und sein Plan, der Plan Gottes ist, dass wir werden wie er. Und es ist die wahre Liebe. Dass wir werden wie er. Und die Liebe lässt uns nicht, wie wir sind. Die Liebe reinigt uns, so wie es Astrid gesagt hat. Die Liebe ist klar und scharf. Und heute habe ich gelesen, ich konnte gar nichts damit anfangen zuerst. Es war irgendwo im Lukas. Habe ich gelesen, wieso sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Oh Mann, da hat die Liebe mich ganz schön aufgewühlt. Und ich dachte gerade vorher, wie wir gesungen haben über die Liebe und ein Blick in deine Augen. Weißt du, das Feuer aus seinen Augen ist Liebe, ist klare Liebe und lässt uns nicht, wie wir sind. Es lässt uns nicht, wie wir sind. Weißt du, und wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und dem anderen Gott, dem Gott der Welt. Weißt du, es sind zwei. Nicht Götter. Zwei. Das eine ist der Vater der Liebe, der Wahrheit und das andere ist der Vater der Lüge. Und wir sind auf der Seite des Vaters, der Wahrheit, der Liebe und da wollen wir bleiben, da wollen wir uns verändern lassen, da wollen wir mehr, weißt du, wenn wir sagen, ich will mehr von dir, dann wollen wir mehr von seinem Wort, dass wir wissen, was er sagt, damit wir tun können, was er sagt. Damit, wenn wir Herr, Herr sagen, wir auch sagen können, wir tun, was du sagst, wir tun, was dein Wort sagt. Und dazu ist es wichtig, dass wir das Wort kennen, dass wir das Wort, ja, dass es in uns ist, weißt du, dass es lebendig ist. Das Wort Gottes ist kraftvoll, weißt du, es ist wirksam Und es schneidet. Es schneidet. Es schneidet. Weißt du, es schneidet, wenn wir uns dem Wort aussetzen, wenn wir die Liebe aushalten und uns, wenn wir der Liebe vertrauen, weißt du, Gott ist Liebe, er liebt uns und alles, was wir vorher gesungen haben, das ist die Wahrheit, er ist der Retter, er hat uns errettet, wir sind fein raus, alles. Aber wir wollen mehr, wir wollen klar sein, wir wollen in der Wahrheit gehen, wir wollen nicht wanken, wir wollen stehen in der Liebe, wir wollen stehen bleiben in der Liebe, wir wollen gewurzelt sein, gegründet sein. Weißt du, wenn ein Wind des Ansturms kommt, dann wollen wir stehen in der Liebe. Und so wie die Liebe alles erträgt, wollen wir alles ertragen. Also das ist so tief, das können wir überhaupt gar nicht, kein bisschen jetzt nehmen. Wir können nur sagen, Herr, ich bin da, ich will mehr von dir. Ich will, dass du mich veränderst. Ich will, dass du mich reinigst. Ich will mich dir hingeben, deiner klärenden Liebe hingeben. Ich will mich deiner Liebe hingeben, damit ich reinen Herzens bin. Weißt du, ich will Gott schauen. Ich will Gott schauen und in seinem Wort steht, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Also das Wort hat so viel zu sagen. Und wenn wir es hören mit reinem Herzen, mit offenem Herzen, also nicht so flapsig, ja, alles ist okay, alles passt ja schon, ich habe ja alles. Er hat alles vollbracht. Ja, stimmt. Es stimmt. Und stell dich hin und sag, da will ich hin, da will ich rein. Es soll mich ganz übernehmen. Ich will übernommen sein von dieser Wahrheit, was er aus mir gemacht hat. Ich will übernommen sein. Ich will klar sein. Ich will rein sein. Ich will. Weißt du, er gibt dieses Wollen in uns, weil er will, dass wir heilig sind. Er sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ja, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Ja, wir setzen uns dem Wort aus und lassen uns immer reinigen. Weißt du, wir haben es nötig, uns reinigen zu lassen, weil in dieser Welt immer wieder Dinge auf uns zukommen, die uns verschmutzen wollen. Und wenn wir richtig klar sind und rein sind, dann haben die immer weniger Chance, uns zu verschmutzen. Dann sind wir nämlich in seiner Liebe geschützt. Dann nämlich. Aber wir brauchen mehr Bewusstsein und mehr Ehrfurcht vor der Liebe. Weißt du, mehr Ehrfurcht vor der Liebe, damit wir uns wirklich der Liebe hingeben, sie aushalten, uns reinigen lassen, uns läutern lassen. Weißt du, dieses Feuer, dieser Strom von Thron, der will genau das, der will uns genau das, er will uns hervorbringen in wahrer Liebe, in wahrer Gerechtigkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Güte, in seiner Liebe. Das wollen wir doch. Weißt du, und er will's auch. Er hat uns deshalb zuerst geliebt und hat uns herausgeholt und versetzt. Er hat uns entrissen dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in sein Reich der Liebe. Und da sind wir und da gehören wir hin und da stellen wir uns mit beiden Beinen hin und sagen, hier bin ich, Herr Jesus, verändere mich. Zeig mir, wie du wirklich bist. Heiliger Geist, komm, übernimm mich vollkommen, übernimm mich ganz mit Haut und Haaren. Ich will dich repräsentieren, Jesus. Dich will ich repräsentieren. Weißt du, die Welt braucht uns, die Welt wartet. Weißt du, die ganze Schöpfung wartet. Die ganze Schöpfung wartet auf die klaren Liebenden. Weißt du, auf die, die reinen Herzen sind, denen man es anspürt. Da ist nichts anderes als Jesus Christus, als Gottes Sohn in denen. die wahre Liebe. Weißt du, er ist gekommen, um Zeugnis zu geben für die Liebe, für die Wahrheit. Und er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und so ein Zeuge will ich sein. Ich will so ein Zeuge sein. Und ich will die wahre Liebe repräsentieren. Weißt du nicht, ah ja, alles ist schon gut, alles passt. Komm nur her und komm zu Jesus, dann ist alles gut. Nein, dann geht's los. Dann lassen wir uns verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das geschieht vom Herrn, dem Geist. Und wir stellen uns ihm einfach hin und sagen, hier bin ich. Jetzt kann ich nicht mehr anders. Hier bin ich. Tu du dein Werk an mir. Tu du dein Werk an mir. Seid ihr dabei? Amen. Halleluja. Ja, Jesus sagt mir die ganze Zeit, sag ihnen, dass ich real bin. Amen. Halleluja. Ich sag's nochmal, sag ihnen, dass ich real bin. Sag ihnen, dass ich real bin. Ich bin real. Und ich habe es gesehen, wirklich, Jesus stand auch mehr im Lobpreis, stand da vor jedem, hat er sich so gekniet und hat die Person so angeschaut und wollte einfach, dass die Person wirklich die Augen auf ihn richtet und ihn wirklich anschaut und sieht, dass er real ist. Oh ja. Und sich nicht in seine eigenen Ängste, Probleme oder wo er Fragen hat, irgendwie verstricken lässt und da irgendwo sich drin im Kreis dreht, sondern dass er wirklich auf ihn schaut, auf ihn sich fokussiert, weil er real ist. Und oft ist es auch so, ich nehme jetzt mal jemand anders als real. Oft beten wir einfach so, Jesus, danke, dass du diese Person segnest. Ja, danke, dass es ihr gut geht. Danke, Amen. Nein, aber Jesus steht da. Wir reden ja mit Jesus in dem Moment. Jesus ist real und er steht da. Und ich sage, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du meine Schwester segnest. Danke, Herr, dass du deine Hand auf ihrem Leben hast. Danke, dass du wirklich ihre Gedanken kennst, ihre Gefühle. Danke, dass du ihr begegnest, Jesus. Herr, ich danke dir dafür, dass du sie siehst. Danke, Jesus, dass du sie liebst. Danke, Herr, dass du ihr begegnest, jede Nacht in ihren Träumen. Herr, ich setze es frei. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Und wir sprechen mit Jesus und wir sprechen nicht mit irgendeinem diffusen Geist oder irgendwas in der Luft, im Luftraum, sondern du sprichst mit Jesus. Oder wenn wir anbeten, manchmal kommen wir, gerade wenn wir die Texte kennen, dann singen wir halt so, Halleluja, Halleluja, Jesus und so. Nein, stell dir Jesus vor, wie er vor dir steht und sing für ihn. Sing für ihn. Er steht vor dir. Vergib diese Zeit nicht, diesen Zeitraum des Lobpreises, dass du nur irgendwie deine Pflicht tust oder gute christliche Aktionen vollbringst, sondern sing für ihn. Ja, manchmal ist es ja so, man singt halt irgendwie und denkt so, ja, heute Abend, was mache ich heute Nachmittag, das Wetter ist schon eigentlich ganz schön, könnte ich eigentlich spazieren gehen oder ich weiß es nicht. Nein, Jesus steht da vor dir. Jesus hat dein Lob verdient. Jesus ist da, er will dir begegnen gerade im Lobpreis. Und lass die Zeit wirklich nicht einfach vorbeigehen, sondern nimm sie wirklich wahr. Ja, und ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich auf seinem Herzen, dass wir erkennen, dass er real ist, dass er da ist, dass er auch zu Hause bei dir ist, dass er dir begegnen möchte, auch in deinem Kämmerchen, auf deinem Sofa oder irgendwo, wo du halt ja betest oder irgendwas, oder wenn du spazieren gehst und betest, er möchte dir da begegnen, er ist dabei. Wenn du betest für andere Leute, wenn du jemanden segnest, er hört dich, er geht mit dir. Und ja, sei dir dem bewusst, dass er dabei ist, dass er dich hört. Und ich finde, da haben wir unsere Gebete, da betest du auch ganz anders, wenn du weißt, dass dir jemand zuhört. Habe ich festgestellt. Wenn manchmal kommen wir in so christliches Plappern, habe ich bei mir manchmal festgestellt, dass du halt irgendwas sagst, dass halt was gesagt ist. Aber wirklich, nimm's ernst. Er hört dir zu. Er nimmt das für voll, was du sagst. Und dann, wenn man sich das auch bewusst ist, dass Jesus immer dabei ist, dann kann man manche Sachen auch gar nicht mehr sagen. Also so ging es mir auch manchmal. Oder wenn man sich denkt, was machst du denn jetzt schon wieder? Oder was hast du für Gedanken? Aber wenn du weißt, Jesus ist da und Jesus sieht es gerade oder Jesus hört es und Jesus ist da dabei, dann verändert sich auch irgendwo das, was du denkst, was du tust und so. Und ich habe auch festgestellt, wenn du irgendwie Probleme hast in deinem Leben oder Krankheit oder, ich weiß es nicht, finanzielle Schwierigkeiten oder Herzenswünsche, wo du wirklich schon lang hast, dann ich stelle mir halt immer viel mit Jesus vor. Ich weiß es nicht, wie viel da wirklich im Geist ist, wie viel in der Seele ist, aber ich glaube, das ist in dem Moment auch einfach wurscht. Wenn ich mir einfach vorstelle, dass ich mit ihm auf dem Sofa sitze und mit ihm spreche, dann spreche ich mit ihm und sage, ja, Jesus, ich danke dir so sehr, danke, dass du die Situation kennst und danke, dass du dich darum kümmerst. Und nicht dieses Luftleere, so, ja, danke, Jesus, ja, du machst es schon und so. Nein, stell dich vor, dass er neben dir sitzt, dass er dich liebt. Ich meine, das musst du dir nicht vorstellen, es steht in der Bibel, dass er dich liebt. Und er hört dir zu. Und er kümmert sich um deine Themen. Und wer auch, ich meine, ihm gehört alles auf dieser Erde. Er hat alles erschaffen, alles ist in seiner Hand, wie wir es gehört haben in der Predigt. Das ganze Universum mit den ganzen Milliarden Sternen, ich kann mir sowas nicht merken, aber all das ist in der Hand Gottes. Und wie können wir Angst um Finanzen haben oder Angst um Versorgung oder Angst, dass wir keinen Job finden oder den Job verlieren oder irgendwas? All das ist ja in Gottes Hand. All das ist in Gottes Hand. Wir müssen uns da gar keinen Stress machen. Wir können einfach wirklich zu ihm an diesen Ort gehen und sagen, danke Jesus, du siehst die Situation momentan, keine Ahnung, ich habe diese Rechnungen, das Auto ist kaputt, irgendwas. Komm einfach wirklich zu ihm in dem Bewusstsein, ja, Jesus, er liebt dich und er kümmert sich, wenn du ihn lässt und wenn du es ihm gibst. Oder auch, ja, wenn du irgendwelche Herzenswünsche hast, irgendwie, was weiß ich, wenn du einen Partner suchst oder so, dann er schaut dich an, er liebt dich doch so sehr. Und er weiß doch, was dein Herz sich wünscht. Er weiß, was du brauchst. Und er will dir ja geben und er kümmert sich. Lass dein Leben da wirklich nicht irgendwie, mach das irgendwie nicht madig, dein Leben, sondern wirklich geh in diesem Vertrauen. Jesus macht's schon. Er hat's für dich. Und er kümmert sich drum. Und wir müssen da gar keinen Stress machen, sondern wir können einfach nur im Frieden, in der Liebe, in der Freude, einfach da in dem gehen, was Gott für uns hat und er tut uns alles hinzu. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird hinzugetan. Das ist auch so, gell, Astrid? Weil Astrid hat ihren Samstag einfach hingegeben, um für Jesus einfach mit nach Nürnberg zu fahren. Und dann hat sie ganz viele Sachen im Superschnäppchen-Sonderverkauf gefunden, super schnell geshoppt. Ja, aber das ist wirklich so. Manche Sachen, da kann man stundenlang gucken, was man braucht und findet nichts. Aber wenn man wirklich sagt, okay, Herr, ich opfer meine Zeit, ich investiere mich in dein Reich, dann tut Gott einfach super viele Superschnäppchen dazu. Ja, die man halt sucht und braucht. Also er ist real. Er sieht dich. Er sieht dich und er liebt dich und er möchte, dass es dir gut geht. Und er möchte dir wirklich in diesem Secret Place begegnen, in dieses Zuhause. Ja, wenn du aufwachst, dann bleib einfach noch kurz liegen, mach die Augen zu und stell dir vor, ja, dass du mit Jesus über eine Wiese spazierst oder ja, dass du dich mit ihm am Strand triffst und einfach mit ihm da läufst und die Vögel, diese Möwen kreisen um dich und die Wellen plätschern am Strand und du läufst mit Jesus einfach. Dann kannst du sagen, danke Herr für den besten Tag heute. Danke, Jesus, dass es heute wirklich cool wird und dass du da bist und dass du das Werk meiner Hände segnest. Danke, dass mich heute nichts aus der Verfassung bringt. Danke, Herr, dass wirklich mein Chef heute super drauf ist. Red mit ihm einfach. Red mit ihm einfach. Er wünscht sich so sehr, dass wir ihm begegnen, dass wir wirklich da sind, wo er ist, dass wir uns bewusst sind, dass er da ist. Dass wir bewusst sind, dass er real ist. Mach ihn real für dich. Und nicht so diffus irgendwie, keine Ahnung, der ist da oder da oder da, sondern wirklich, er ist real und er möchte dir begegnen. Amen. Ja, ich hoffe, heute kommt klare Worte. Ja, Ja, ist so schön zu wissen, dass Gott auch uns die Autorität gegeben hat, hat in seinem Liebe. Und das kommt so, als was der hat die Jungen geschickt und hat gesagt, er hat den Autorität gegeben, Kranken zu heilen, um Toten aufzuwecken und so. Also Gott hat uns die Autorität gegeben, um diese Sachen zu erledigen. Aber heute möchte ich nochmal so drüber ein bisschen reingehen, was von Gottes Kraft so das betrifft, ja, weil er hat uns die Autorität gegeben, aber der macht das auch mit seiner Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir die Sachen machen können, was er uns da geschickt haben, ja. Und so halt die Frage, was ist dann, wie merke ich oder wie kann ich mich vorbereiten, damit ich den Kraft Gottes durch mich fließen lässt, ja. Das ist also die Frage, was ich mir da gestellt habe. Und ich fange schon an so von Matthäus, ich glaube, das ist 6,13, wo er sagt, dein ist dein Reich, dein ist deine Kraft und dein ist deine Herrschaft, oder? Herrlichkeit ist das, ich glaube, ja. Glory, Herrlichkeit sollte das sein. Und das Kraft liegt zwischen Reich und Herrlichkeit, ja. Es bedeutet, wir brauchen um Gottes Reich zu bauen, brauchen wir Gottes Kraft, damit er darf verherrlicht werden, ja. Und das kommt schon so halt von Kraft her, was Gottes Kraft auch betrifft. Es fängt schon an in 1. Mose, wenn Gott so halt die Welt geschaffen hat, ja. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist über den Wasser geschwebt und es hat so halt so und Gott, er sprach und es geschah. Also, ja, er sprach und es geschah. Es bedeutet, dass der Heilige Geist durch Gottes Wort auch so, durch Gottes Kraft, die Welt geschaffen hat, ja, in den verschiedenen Phasen, die 7 Tage. Und das ist auch so interessant, weil wir sehen das auch so in Matthäus, wo, wenn Jesus sagt, ja, dass den Vater im Geist und das ist in die Wahrheit, ja. Es ist die Verbindung, ja, im Geist und Wahrheit, ja. Am Anfang war der Geist, der drüber geschwebt und Gott hat gesprochen und es geschah. Und jetzt kommt der andere Teil, ja, im Geist und in Wahrheit. Wir sollen Gott im Geist und die Wahrheit beten. Dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes, um uns zu ermöglichen, die Sachen, was Gott für uns vorbereitet hat oder was er für uns, ja, was er macht, also sein Plan halt, um sein Reich zu bauen und ja, um ihm zu verherrlichen, ja. Das ist halt so, wie das läuft. Und für mich war halt so die Frage, weil ich glaube, das war schon letztes Jahr, hatte ich so einen Traum gehabt, wo ich war mitten drin im Feuer. Also es gab Feuer um mich herum, überall. Und meine erste Reaktion war aus irgendwie Angst, dass ich da raus wollte, ja, ich wusste nicht am Anfang, also von meiner Seele her, habe ich da irgendwie anders reagiert, aber im Nachhinein habe ich noch mal drüber nachgedacht, ist also Gottes, also im Traum habe ich noch mal gebetet und als ich gebetet habe, in Sprache gebetet und als ich gebetet habe, habe ich dann bemerkt, dass ich bin irgendwie hoch erhoben, ja, also aus dem Feuer heraus bin ich dann noch erhoben. Und das war schon stark, weil obwohl ich so reagiert habe, Gott, wenn du betest, der gibt dir was. der nimmt dir aus die Situation raus, was das betrifft. Aber ich habe dann im Nachhinein bemerkt, dass meine Reaktion irgendwie wir sollen eigentlich auf Glauben reagieren und nicht auf Angst, ja, das war halt so, was ich da gelernt habe. Aber ist halt so, was ich auch da sagen wollte, ist, dass Gott gibt uns auch die Feuer, weil normalerweise ist das Feuer was wir rübergehen, ja, was wir rübernehmen und verbreiten. Wir verbreiten Gottes Feuer von uns heraus zu die Welt hinein, ja, um die Leute zu erreichen. Und um denen zu zeigen, was Gottes Reich ist, um Gottes Reich zu bauen, ja. Wir brauchen dann das Feuer, das ist ein Punkt davon. Und die zweite ist also, das Feuer ist auch wichtig, weil das Feuer uns reinigt, ja. Und das reinigt unser Herz und bereitet uns, damit Gott uns auch nutzen kann, ja. Also das Herz sollte irgendwie gereinigt werden. Und es gibt Sachen in unserer Serie, die vielleicht nicht passt mit was Gott vorgeplant hat, ja. Was Gott uns so halt, das Bibel sagt, wir sollen unsere Seelen erneuern, ja. Und Gott reinigt uns und der ist lieb und treu und er nimmt die Sachen weg, damit, wenn er mit seiner Kraft kommt, das durch uns fließt und zu den anderen reingeht, ja. Das wollte ich nur so sagen, dass das Feuer und das Kraft Gottes braucht auch so ein reines Herz, ja, was von Gott irgendwie gereinigt werden, wenn wir beten. Wir wissen, wie wir sind, aber Gott kennt uns besser. Ja. Gott kennt, was er für uns vorbereitet hat. Und er kennt halt, wer uns von wo wir sind, rausnimmt und bringt dahin, wo wir hin sollen und wo wir sein Reich irgendwie auch verherrlichen können und sein Reich irgendwie verbreiten können, ja. Und um diese Sachen, was er schon vor uns vorbereitet hat, damit sein Reich so gebaut werden kann, ja. Also wir sind die Losung, also Gott hat uns dargestellt, damit wir, damit wir auch ins Welt reingehen, um verschiedene Situationen so halt auf die Arbeit oder mit Kollegen oder wo wir uns gesetzt hat, wo er uns berufen hat, ja. Er wird uns die Kraft geben, also die Sache ist halt so, wir sollen auf ihn schauen, auf seine Liebe schauen, auf sein Herz schauen, damit wir wissen, was er vorhat und dann uns reinigen lassen, damit seine Kraft durch uns fließt und in die Welt reingeht. Halleluja. Amen. Das wollte ich nur heute teilen und ich weiß nicht, die nächste. Danke. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Also Gott ist so gut, ja. Also Gott ist so gut, ja. Und dieser wunderbare Gott lebt in uns, ja. Ich meine, das ist das größte Geschenk, was jemand empfangen kann, ja. Wenn Gott in uns lebt, ja, diese Quelle des Lebens, dieser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, wir haben es schon gehört, weißt du, wenn der in dir lebt, weißt du, wann solltest du jemals noch auf die Idee kommen, dass du irgendwo Mangel hast, ja, oder dass dir irgendwas fehlt, ja, wenn dieser Gott in dir lebt, ja, wenn das heißt ja auch ein Wort, er ist die Quelle in uns, weißt du, wenn die Quelle in dir ist, weißt du, dann ist die Quelle in dir, ja, also ja, es ist halt, ich meine, stell es dir vor, also ja, ich meine, so wie wenn du eine natürliche Quelle hast, du kannst aus dieser Quelle jederzeit schöpfen, ja, und irgendwo in Bergen wanderst, ja, und hast du irgendwo eine Quelle und hast einen Becher, weißt du kannst da einfach schöpfen. Wenn diese Quelle da ist, dann kannst du dich davon bedienen. Ja, und es heißt, dass diese Quelle des Lebens in uns wohnt. Diese Quelle des Lebens ist in uns, ja. Wenn wir Jesus als den Herrn und Erlöser angenommen haben, ja, also dann hat er sich eins gemacht mit uns, ja, oder wir sind neu geschaffen, neu geboren, eins mit ihm, ja, und weißt du, und das ganze Universum lebt in dir, ja. Weißt du, wenn du es dir mal so vorstellst, klar, das ist für deinen Verstand auch nicht wirklich einfacher, ja, dir vorzustellen, dass das ganze Universum jetzt in dir lebt, ja. Aber letztlich ist es so, weißt du, der das Ganze alles erschaffen hat, weißt du, der lebt ja in dir, ja. Weißt du, und es ist einfach so gewaltig, ja. Es ist so gewaltig, wenn wir das erkennen, wer in uns lebt, ja. Dass es wirklich die Quelle ist für alles, dass es die Lösung ist für alles. Wir müssen unsere Lösung nicht irgendwo in der Welt suchen, durch irgendwelche Verstandesakrobatik, indem wir irgendwas durchdenken, ja. Oder nochmal irgendwie hier überlegen, da grübeln, da nachsinnen, ja. Weißt du, die Lösung ist in Gott und die Lösung ist Gott in dir. Ja, also lasst uns wirklich darauf schauen, wenn du irgendwo Herausforderungen hast, ja. Weißt du, schau nicht auf irgendwas Äußeres, ja. Wenn du Mangel hast, schau nicht im Natürlichen, wo kann ich irgendwas herbekommen, was ich jetzt vielleicht gerade brauche, ja. Sondern schau wirklich auf Gott in dir, ja. Und vertrau auf ihn und bitte ihn darum, weil, ja, das hast du auch schon gehört, weißt du, er ist unser Versorger, er weiß ja, wo wir Mangel haben oder er weiß ja ganz genau, was wir brauchen, er weiß ja ganz genau, wo unsere Nöte sind, ja, und er will unseren Nöten begegnen. Weißt du, was wäre das für ein Vater, wenn er sagt, schau mal da, ja, wieder sehe ich wieder Mangel, da sehe ich wieder Krankheit, jetzt lassen wir sie halt mal eine Weile so leben, ja. Also so ist unser Vater nicht, ja, sondern er will, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, dass wir von Kraft zu Kraft gehen, ja. Ja, das möchte er, das möchte er. Und ich sagte, es ist wirklich möglich, es ist möglich. Und wenn du in deinem Leben noch Situationen hast oder Umstände hast, weißt du, gib dich nicht mit dem zufrieden. Wenn irgendwo noch Krankheit in deinem Körper ist oder sei es bloß irgendwelche Symptome, weißt du, akzeptier das nicht. Akzeptier das nicht, weißt du, wenn es irgendwo zwickt oder wenn es irgendwo hakt, weißt du, akzeptier das nicht. Sag einfach, Herr, in dir wirklich ist Heilung, in dir ist die Fülle, in dir ist alles da und das nehme ich mir. Ja? Wenn du irgendwo Nöte hast, finanziell oder materiell oder in irgendwelchen Bereichen, weißt du, stell dich drauf, was er dir verheißen hat und sag, Herr, ich weiß, du bist mein Versorger und ich vertraue drauf, dass du es mir gibst, dass du es schon vorbereitet hast, ja. Das heißt ja auch, dass wir nur in vorbereiteten Wegen wandeln. Ja? Aber diese vorbereiteten Wege funktionieren halt nur, wenn wir eine klare Ausrichtung haben. Und das ist Gott. Ja? Diese vorbereiteten Werke funktionieren nicht, wenn wir aus lauter Mangel denken, ständig überlegen, wo kann ich hier noch was herbekommen, wo kann ich da noch was herbekommen oder ja, sondern diese vorbereiteten Wege funktionieren nur, wenn wir von all diesen Dingen wegschauen, also im Natürlichen, wenn wir von all diesen Dingen wegschauen und wenn du wirklich deinen Blick ausrichtest auf Gott, auf ihn, ja, er ist dein Versorger, ja, er ist derjenige, der die Lösung für alles hat. Ja, wenn du irgendwelche Probleme hast, vielleicht in der Arbeit, ja, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten oder so. Gott hat die Lösung. Er hat die Lösung. Ja, aber ja, die Lösung kommt halt bei Gott erst, wenn du von deinem Problem wegschaust. Ja, das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Wenn du von deinem Problem wegschaust, ja, und wirklich deinen Blick nach oben richtest, ja, oder wie auch immer du dir das vorstellst, oder, ja, aber wenn du deinen Blick wirklich wegrichtest von diesen natürlichen Dingen und deinen Blick wirklich richtest hin zu Gott, ja, weißt du, das sind ja, wir leben ja ein Leben, das sind ja geistliche Dimensionen, ja, das ist einfach ein anderer Lebensbereich, aus dem wir leben, ja, den wir anzapfen, ja, und wenn wir von Liebe sprechen, weißt du, diese göttliche Liebe ist nicht zu vergleichen mit der menschlichen Liebe, ja, wenn wir mit Gottes Liebe erfüllt sind, dann hat das natürlich auch Ausdruck im Natürlichen, ja, und diese Liebe können wir dann auch fließen lassen zu Menschen, aber diese Quelle, die wir anzapfen, ist wirklich diese geistliche Ebene. Es ist einfach eine Ebene über diesen natürlichen. Und das Ganze ist mit der Freude so, das ist mit dem Frieden so. Ja? Weißt du, ich meine, wie viele Leute versuchen in der Welt irgendwie ihre Gedanken irgendwie runterzukriegen, ja, und irgendwie suchen nach Frieden oder nach Ruhe oder nach was auch immer. Ja? Dann machen sie Yoga oder machen irgendwas. Ja? Oder keine Ahnung, gibt es ja ganze Seminare, die irgendwas anbieten, wie du zur Ruhe kommst. Ja? Aber weißt du, Gott, wenn wir wirklich unseren Blick richten auf ihn, weißt du, dann bringt er uns zur Ruhe. Ja, und ich meine, in Gottes Ruhe, in Gottes Frieden, puh, weißt du, das ist schon gewaltig. Ja, das ist schon gewaltig, weil Gottes Friede, Gottes Ruhe, weißt du, da steckt so viel drin. Es ist nicht nur, dass du da zur Ruhe kommst von deinen Gedanken, zur Ruhe kommst von allem, was um dich rum sich noch bewegt, sondern gleichzeitig wirst du wirklich gefüllt mit seiner Kraft, gefüllt mit seiner Substanz, ja, das ist einfach, du tankst wieder richtig auf, ja, Weil, ich meine, stell dir das vor, wenn du in der Welt besuchst irgendwelche Seminare, weißt du, dann lernen sie vielleicht irgendwelche Tricks, die natürlich ein Stück weit auch funktionieren, ja. Aber Tag später, eine Woche später, stehen sie wieder vor demselben Problem, ja. Aber wenn wir wissen um diese geistliche Dimension, aus der wir oder in die wir hineingeboren sind, ja, und zu der wir jederzeit Zugang haben, ja, dann können wir einfach diese Schritte tun. Können sagen, Herr, gib mir deinen Frieden, ich brauche deinen Frieden. Ja? Und er ist da. Und wenn du sagst, Herr, ich brauche Freude, ja, bis deine Seele, keine Ahnung, was du erlebt hast, was vielleicht ein Tag über war oder einfach sonst irgendwie schwierige Situation in deinem Leben gerade ist. Und deine Seele, weißt du, die fühlt sich halt gar nicht so nach Freude. Ja? Aber trotzdem ist Freude da. Ja, und wenn wir das lernen, einfach anzuzapfen, ja, diese Quelle, die in uns ist, ja, wenn wir das lernen anzuzapfen, weißt du, dann haben wir das beste Leben. Dann haben wir das beste Leben. Ja, und das beste Leben eben nicht nur irgendwie so im Geist, weil wir wissen natürlich, im Geist sind wir geboren, ja, wir haben Gottes Geist, ja, und wir wissen das, aber wenn wir lernen, eben diese Kräfte anzuzapfen, weißt du, dann wird es real, dann wird es wirklich auch real, dann beginnen wir das zu erleben, dann sagst du, Herr, ich brauche Freude, weißt du, und die Freude kommt, ja, und er baut dich auf und er stärkt dich, ja, ich meine, bei Gott, weißt du, ist einfach genial. Bei Gott ist einfach genial, ja. Seine Liebe, sie trägt dich durch jede Situation hindurch, ja. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, ja, von deinem Vater, also dann kann Herausforderung kommen, egal wie groß es sein mag, ja. Du weißt, der dich geschaffen hat, ja, dein Vater, dein himmlischer Vater liebt dich, weißt du, und dann kann dich nichts mehr umhauen. Ja, dann kann dich nichts mehr umhauen. Und auf diese Substanz wirklich, auf dieses göttliche Leben, auf das wahre Leben, das in uns ist, auf das schauen wir und aus dem heraus leben wir. Ja, das ist wirklich unsere Lebenssubstanz. Und die zapfen wir an, egal wo wir sind. Ja, wenn du einkaufen bist, gibst du einfach Liebe weiter an die Kassiererin oder an die Verkäuferin oder an wen auch immer. Ja? Weißt du, du zapfst es an, wo du gerade bist. Es steht dir jederzeit zur Verfügung. Ja? Stellst dir einfach vor, hol deinen Becher raus und schöpfst, ja? Und ziehst dir. Ja? Und so leben wir. Amen. Schöpfe einfach aus der Quelle, weißt du. Muss einfach schöpfen. Weißt du, und es ist, glaube ich, echt wichtig, dass du, weißt du, du kannst irgendwie deinen Dienst oder wo dich Gott einfach berufen hat, kannst du auf zwei Arten und Weisen machen. Weißt du, du kannst es einfach so im Sinne von, ja, ich erfülle meine Pflicht machen, der hat mir aufgetragen, das und das und das zu tun und das mache ich und dann ist gut und bis sonst, wie du sonst halt irgendwie machst du es ganz eisern, mürrisch oder so weiter. Oder du kannst es halt wirklich im Geist machen, in der Freude, weißt du. Und es kann zum Teil sein, dass manchmal dasselbe Ergebnis rauskommt, dass du am Ende den Auftrag auch geschafft gekriegst. Aber weißt du, wenn du es im Geist und von ihm erfüllt machst, dann ist es halt viel einfacher, weißt du. Dann ist einfacher und dann erreichst du, glaube ich, auch mehr. Weißt du, kannst halt, ich meine meistens, und das siehst du, viele Christen, die das wirklich so eigentlich mehr so im Eisern haben, so, ja, Pflichterfüllung, der Herr hat gesprochen, ich tue und so. Und das ist manchmal auch voll gut, aber manchmal ist dann halt auch, merkst du, hey, es geht noch mehr oder du könntest dir das einfach machen. Weißt du, wir haben bei mir im Fitnessstudio gibt's einen, der ist auch, der ist jeden Tag da, oder jedes Mal, wenn ich da bin, zumindest sehe ich den, der trainiert, der macht lang alles Mögliche. Aber jedes Mal, wenn ich in der Umkleide, wenn ich mich umziehe und er gerade auch da ist, der ist jedes Mal am Meckern. Also wirklich jedes Mal. Der ist immer, ah ja, da ist jetzt Winter, da ist zu kalt, das geht gar nicht, alles schlimm. Nein, im Sommer geht es dann, ist zu heiß, es geht ja überhaupt nicht, die lüften hier nicht durch und was weiß ich. Und dann weißt du, wenn's kein Wetter, keine Ausrede ist, dann ist ja, man wird älter, geht's nicht mehr, ist Alter, ja. Also kann ich, und weißt du, aber der Punkt ist, der ist durchtrainiert wie nochmal was. Weißt du, das ist jetzt nicht so, der bringt die Arbeit, der ist durchtrainiert, scheint alles zu passen. Ich weiß nicht, sei denn, er will aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber es ist, weißt du, es ist, er bringt die Arbeit, er kriegt in meinen Augen das Ergebnis, aber weißt du, die ganze Zeit am Meckern, die ganze Zeit am Meckern. Weißt du, und so kannst du deinen christlichen Weg auch gehen. Weißt du, immer du machst die Werke des Herrn, du tust Zeichen und Wunder, aber ganze Zeit, ah ja, immer das und der Lobpreis war nicht so gut oder was weiß ich. Heute war gut. Aber weißt du, du kannst die ganze Zeit, du kannst an allem meckern. Weißt du, es war auch, weißt du, ich meine, siehst es in der Bibel, weißt du, Elia hat starke Salbung gemacht, hat einen starken Auftrag gehabt. Aber weißt du, ich glaube, manchmal ist er so ins Meckern oder so in eine, ja, so depressiv und ach ja, Herr, hol mich doch und so weiter. Weißt du, ich glaube, es war auch nicht so, hätte auch nicht so sein müssen. Hätte es, glaube ich, auch leichter haben können, weißt du. Und da, weißt du, darfst auch nicht, weißt du, wenn so Sachen kommen, dir das einreden lassen. Weißt du, ich habe mal jemanden, den ich eigentlich auch sehr schätze oder wo ich auch echt guter Christ und so, aber irgendwo habe ich dann mal irgendwie, kam so raus, hat er mal sagen hören, von dem anders hat er es gehört, so ja, da ging es um prophetischen Dienst und als Prophet ist halt manchmal so, dass man so depressive Phasen hat. Da habe ich so gesagt, ja, kann sein, aber muss ja eigentlich nicht sein, weißt du, ich meine, du bist ja nicht an deine Emotionen gebunden, weißt du, ich meine, klar, ich meine, du kannst dir Elia anschauen, ich meine, rein menschlich, klar, kannst du da sagen, hey, das ist schon vielleicht ein Vorwand, wo du sagen kannst, hey, habe jetzt eine depressive Phase, irgendwie diese Frau vom König da ist hinter mir her, schickt alle Menschen auf mich los und so weiter. Weißt du, im Menschlichen kannst du sagen, okay, das ist jetzt nicht so die angenehmste Situation. Oder wenn du auch bei den Christen schaust, die Verfolgung und alles, ist jetzt nicht so das Angenehmste nach dem Äußeren. Aber weißt du, darauf musst du nicht schauen, weißt du? Du musst nicht auf das schauen, was im Äußeren ist. Du musst nicht auf das schauen, weil wir haben ja eine Ebene drüber, weißt du, wir können in den Geist gehen, weißt du, du kannst im Geist leben, weißt du, du kannst drüber gehen und da ist sogar, wenn du in der Welt allen Vorwand hast zu meckern, aufzugeben, hinzuschmeißen oder so, kannst du trotzdem sagen, hey, ich bleib trotzdem drauf, weißt du, dass man einfach, weißt du, auch wenn du denkst, die Situation ist auch ausweglos, wenn es in deinem Leben irgendwie alles aussieht, als wird alles vor die Hunde gehen oder so, alles ausweglos, dass du trotzdem sagst, hey, nee, ich hoffe trotzdem, ich gehe trotzdem in der Hoffnung des Herrn, weißt du, ich ziehe mir das, weißt du, wenn du es nirgendwo in deinem Natürlichen dir herziehen kannst, nirgendwo da irgendein Hoffnungsschimmer siehst, weißt du, du kannst immer nach oben schauen, wo einfach deine Hoffnung herkommt und ich glaube, es ist auch, weißt du, ich habe es ja gesagt, du kannst es auf die beiden Arten machen, aber ich glaube, es ist immer wichtiger, dass wir wirklich uns auf den Geist gehen, weil es wirklich, wirklich wichtig ist, da diese feine Balance zu haben. Weißt du, es ist auch, einfach in der Welt siehst du es auch immer, geht es immer hin und her zwischen Extremen und dann guckst du dir an, was die einen sagen, was die anderen sagen und du merkst immer, wenn du es dir im Geist anschaust, so, beide haben irgendwo recht, aber beide liegen irgendwo falsch und weißt du, die Balance ist immer, kommt immer vom Geist. Weißt du, wenn ich mich mit Themen da auseinandersetze, ich weiß immer, die Lösung ist immer so irgendwie zum Herrn zu gehen oder in die Bibel zu gehen, ins Wort zu gehen und da siehst du diese feine Balance, weißt du, das ist, ich habe es kürzlich gelesen in der Geschichte, was also, da gab es zum Beispiel, zur Zeit der Französischen Revolution gab es diese Leute, die alle gesagt haben, hey, das ist alles Vernunft, wir müssen nur machen, was vernünftig ist. Wir haben diese ganzen Philosophen, die Vernunft. Und dann haben die damals dann auch versucht, so ein Reich nur auf Vernunft aufzubauen und es ist dann voll in die Hose gegangen, mehr oder weniger. Also es ist ziemlich hässlich ausgegangen. Und dann gab's daraus aufbauend Leute, die da ganz in die andere Richtung gegangen sind, die gesagt haben, ja, wir müssen auf unsere Gefühle hören, wir müssen in unseren Gefühlen die Wahrheit finden. Das waren dann so die Romantiker, die da so poetisch und alles. Und die da voll in die Richtung gegangen sind. Und das ist dann auch nicht gut ausgegangen, weißt du? Und weißt du, das ist immer, die Welt, da geht's immer hin und her. Und weißt du, die Balance oder die Mitte findest du wirklich im Geist, wenn du dich dem Geist unterordnest, weißt du, wenn du das, was deine Seele ist, ist ja Vernunft, Verstand und deine Gefühle, wenn du das einfach dem Geist unterordnest, dann kommt es alles in die richtige Balance, weißt du, dann lebst du nicht nur Verstand, alles analytisch und aber auch nicht nur so nach Emotionen, ach ja, heute fühle ich mich nicht danach, Lobpreis zu machen oder heute fühle ich mich nicht danach zu bieten, nein, dann lebst du einfach in der richtigen Balance, weißt du, und das ist wichtig, dir in dieser Balance zu stehen, weil sonst bist du hin und her gerissen in der Welt. Und dann weißt du auch nicht mehr, was die Wahrheit ist, weißt du, es ist auch immer, da ging es dann auch immer drum, ja, was ist die Wahrheit? Ja, wir finden die Wahrheit in der Vernunft oder wir finden die Wahrheit in unseren Gefühlen oder wo auch immer. Aber weißt du, du findest die Wahrheit im Geist, du findest die Wahrheit bei Jesus, weißt du, das ist auch in der jetzigen Zeit, wenn du so klar viele Dinge hörst da und dann weißt du nicht, ist das jetzt die Wahrheit, ist das die Wahrheit? Weißt du, die Wahrheit ist immer in Jesus, weißt du? Und dann, das ist wirklich, es ist, weißt du, die Wahrheit ist in ihm, da kannst du dich drauf stellen, weißt du, da kannst du feststehen, weißt du? Es ist, wenn du nicht weißt, was die Wahrheit ist, dann kannst du ja nicht feststehen, kannst du dir ja nie in der Sache sicher sein. Und das merkst du auch, finde ich, bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Weißt du, da gibt's Leute, die schon sehr selbstbewusst sind, aber du weißt, es ist irgendwie so eine, das ist wie in so einer Blase des Selbstbewusstseins. Weißt du, wenn da irgendwie was kleine Nadel kommt, zerplatzt das alles, weil da kein Fundament von Wahrheit drauf ist. Und weißt du, und du hast das, weißt du, du kannst auf Wahrheit stehen, weißt du, du kannst aufs Wort vertrauen, du kannst wissen, hey, das Wort Gottes, das ist die Wahrheit, da kannst du dich drauf stellen. Kannst du dich drauf stellen, weißt du, auch egal, was die Welt sagt, weißt du, ist auch immer so, weißt du, was dann, ja, andere Geschichte, aber weißt du, wenn du guckst, was, wo Leute in der Welt sagen, ja, die Bibel, das alles widerlegt und hier und da und geschichtlich und so weiter, wo du dir dann anguckst, wo viele Dinge, die sie dann gesagt haben, die alle die Bibel falsch gesagt haben, die sich als dann doch bestätigen oder doch als wahr herausstellen und so weiter, und wo du von Dingen, die du heute dann als Theorien von manchen hochgehalten werden, statt dagegen, wo du denkst, hey, das klingt ja schon nach Schwachsinn. Also, weißt du, das ist einfach nur ein Geist, der da drauf ist, der in die Irre führt. Weißt du, du kannst wirklich drauf stehen, dass das Wort die Wahrheit ist. Da kannst du dich wirklich fest drauf stellen, weil das ist, weißt du, das ist über tausende Jahre konnte das nicht erschüttert werden. Weißt du, es konnte nicht erschüttert werden. Es war auch, ich meine, wenn du es dir mal vorstellst, irgendwie zu Paulus sein Zeit, weißt du, der hat's ja auch schwierig gehabt, so im Äußeren, im Natürlichen. Und weißt du, wenn du dich mal so in seine Situation reindenkst, ich glaube, die haben ja damals gedacht, Jesus kommt gefühlt morgen wieder. Und ich glaube, zum Teil haben sie das nicht nur gedacht, weil sie halt, Jesus hat gesagt, ich komme bald, und die haben halt gesagt, ja, bald, muss ja bald sein. Ich glaube, zum Teil war es halt auch, weil die Situation mit Verfolgung und alles damals so schlimm aussah, dass sie gesagt haben, hey, wenn er nicht bald kommt, gibt es keine Gemeinde mehr, weißt du? Und das war aber, weißt du, das hatten die wahrscheinlich, denke ich, so in ihrem Natürlichen vielleicht zum Teil so gesehen, aber weißt du, Gott hat es trotzdem dran genommen. Weißt du, die haben ja am Anfang gar nicht so viel oder war es umstritten, ob man das überhaupt aufschreiben soll, als wenn man gedacht hat, Jesus kommt ja schon bald wieder. Weißt du, Paulus hat seine Briefe geschrieben, und so ist das Wort ja alles rausgekommen. Und das ist, weißt du, das ist, hätte er wahrscheinlich nicht gedacht, dass das 2000 Jahre später noch Leute lesen und dass das noch Leute beeinflusst oder noch erhalten wird so lange. Und weißt du, so ist es, dass Gottes Wort, weißt du, das kann nicht irgendwer, der irgendwie sagt, ja, nee, habe ich jetzt widerlegt oder so, kann er nicht gegen vorgehen, es hält sich, weißt du, es hat sich gehalten die ganzen Jahrtausende hindurch, und das wird auch nicht in unserer Zeit irgendwie da verschütt gehen, weil das ist, weißt du, das ist die Wahrheit, und die Wahrheit hält sich einfach, und da kannst du drauf bauen. Amen. Habt ihr genossen das Wort? Das Wort, das ausging zu euch und nicht leer zurückkommt. Ups. Und mir ist ganz klar geworden, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Wir stehen fest auf beiden Beinen, weil er uns aufrecht in seine Herrlichkeit gestellt hat. Und wenn dann ein Bein anfängt zu wanken, dann merken wir, da stimmt was nicht. Und dann sagen wir, hups, was ist da los? Und zack, kommt es wieder in die richtige Stellung. Und diese Dinge sind wichtig, dass wir die im Keim ersticken, dass wir das nicht morcheln lassen, wenn da was nicht so in Ordnung ist und wir nicht kerzengerade in der Herrlichkeit stehen, wenn irgendwie sowas nach Mangel aussieht oder nach irgendwas halt nicht passt, was nicht in die Herrlichkeit passt, muss jetzt nicht erörtern, was das alles sein könnte. Wenn irgendwas nicht passt, dann passt es nicht zum Wort Gottes, wo es heißt, dass er alles vollbracht hat, und dann wissen wir, das kann nicht sein. Das ist die Lüge. Da ist jemand am Werk, der mir was weismachen will, das nicht stimmt. Und dann müssen wir da nicht mehr drauf rumreiten und nicht mehr uns damit abgeben und beschäftigen und sagen, ja, aber ich spüre es ja so und das sieht so gut aus und ich glaube fast, das geht jetzt gar nicht mehr anders. Nein, wir nehmen unsere Stellung ein, unseren Stand, in den Jesus Christus uns gestellt hat und stehen in der Wahrheit, wie der Josua gesagt hat, es war so genial. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit und darauf können wir uns immer verlassen. Und sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Also mit was leuchten wir den Weg aus? Mit dem Wort Gottes natürlich. Wir essen das Wort Gottes, wir trinken das Wort Gottes, wir hören das Wort Gottes, wir sprechen das Wort Gottes, wir lesen das Wort Gottes, wir nehmen es ein, weißt du, innerlich, äußerlich, immer das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das ist unser Leben, das Wort Gottes ist unsere Kraft, das Wort Gottes ist überhaupt unser Leben, am Wort Gottes ist alles gelegen und wir haben das Wort Gottes und wir nehmen so lang ein, bis das Wort uns übernommen hat, bis wir das Wort sind praktisch. Wir sind das Wort und wir gehen und verteilen das Wort. Ganz einfach, ganz einfach. Wollen wir uns heute ganz frisch entscheiden, auf das Wort uns zu stellen? Danke, Jesus, du bist das Wort. Und wir danken dir, dass du da bist, dass du in uns bist, dass du uns übernommen hast und übernehmen willst. Und wir vertrauen dir, dem lebendigen Wort, dass du den Weg mit uns gehst und uns ans Ziel bringst, an dich, an dein Wort und nichts anderes, den geraden Weg. Wir wollen den geraden Weg gehen. Danke, Jesus, für deine Verheißung. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir folgen dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Voller Glauben, voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Freude. Voller Freude.